4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den simplen Titel Bilder. Das hier ist Ricardo, der Kellner. Ganz ehrlich, der hatte ein Auge auf Bea geworfen. Das konntest du bereits am ersten Abend spielend leicht feststellen. Wie er den Gang verlangsamte, wenn er sich unserem Tisch näherte. Wie er sie unentwegt mit seinen Augen fixierte, ja, sie geradezu verschlang. Und Guido bereits am folgenden Abend den Wein über die Hose schüttete. Das tat er mit Absicht, jede Wette. Du weißt ja, Guido und Bea. So dolle lief es bei denen auch nicht mehr. Nun ja, da verrate ich kein Geheimnis, oder? Ricardo entschuldigte sich wortreich bei Guido, blickte dabei aber ständig in Richtung Bea. Guido verschwand dann aufs Zimmer, zog sich um und als er wiederkam, stand Ricardo immer noch am Tisch und entschuldigte sich nun bei Bea. Zumindest tat er so. In Wahrheit verschlang er sie mit seinen Blicken. Hier, das ist Bea mit Ricardo am Teufelsstein. So nennen die Einwohner dort den Felsen am hinteren Ende der Bucht, weil sie der festen Überzeugung sind, er, Satan, hätte dort früher die Sommermonate verbracht. Wenn du mich fragst, Aberglaube, Dorfgeschwätz. Die Kinder aber dürfen da nicht schwimmen gehen. Guido hat Bea dann wohl später gefragt, warum sie denn mit Ricardo zum Teufelsstein gegangen sei. Bea sagte, sie hätte keine Lust gehabt, mit Ricardo in irgendeinem Café herumzuhängen. Das wäre ihr irgendwie dann doch unangenehm gewesen. Schau mal, hier, da ist Bea mit Judith in der Bucht. Im Hintergrund die untergehende Sonne. Und der Holzschuppen da etwas weiter rechts. Das ist in Wahrheit so eine Art Strandkneipe. Der Besitzer jedenfalls hortet da Dosenbier. Kannst du kaufen, Dosenbier und Schokolade. Schau mal, auf dem Dach der Hütte, erkennst du das? Das sind zwei pechschwarze Kormorane. Ich erkenne gar nichts. Was zeigst du mir eigentlich hier? Du redest und redest, merkst du denn gar nicht, dass all deine Bilder überhaupt nichts geworden sind? Da ist ja rein gar nichts zu erkennen. Alles ist schwarz. Ja, deshalb versuche ich es dir ja auch zu beschreiben. Weil ich weiß, man sieht rein gar nichts. Irgendetwas ist da nun einmal gründlich schiefgelaufen. Du weißt ja, ich und Technik. Judith hat mir auch schon einen Vogel gezeigt. Sie hat sich maßlos geärgert. Ich sei zu nichts zu gebrauchen, hat sie gesagt. Nicht mal ein paar Bilder könne ich machen. Ausgerechnet hier, wo doch jeder Tag gewesen sei, wie gemalt. Und dann das alles schwarz. Jedes Bild komplett schwarz. Bis auf dieses hier, schau mal. Da sehe ich nichts, ist doch ebenfalls alles schwarz. Ja, aber den kleinen Punkt in der Mitte, den siehst du doch, oder? Du meinst diesen winzigen Punkt? Was soll das denn sein? Die Sonne. Sonnenuntergang am Teufelsstein. Da vorne steht Guido, Arm in Arm mit Ricardo. Schade, die beiden wiederum sind komplett schwarz. with me tonight. There's some blankets in the bag. Caught on autumn's edge out near the woods once again. But this time no one expects us back. I know it's cold, but it's that kind of cold. It doesn't feel bad when it's late. So let me be bold, or I'm gonna be bold. I've thought of you on and off since 1988. About your recent investment plan. Smells like 50 bucks stuffed into a Ziploc bag. I thought you guys were all totally clean, but I guess we all need something to relax. I know you have some place to be. Prepared some information for someone in some hours. If we can't get it together this fall, at least let this semi-perfect seem to be ours. So remain relaxed and remember. There were once more temperate November. Schau mal, hier sind Bea und Judith vor der Strandboutique. Und oben auf dem Flachdach, kannst du erkennen, wer da steht? Vermutlich zwei Kormorane, oder? Nein, das bin ich. Die beiden Jungen vom Restaurantbesitzer hatten einen Ball aufs Dach geschossen, ich dann hoch, den Ball den Jungen zugeworfen, dann vom Dach gesprungen und dabei dann, nun ja, daher der Gips, Bänderriss. Du hättest Judith erleben sollen. Du bist so nichts zu gebrauchen, sagte sie immer und immer wieder. Es war ja auch ärgerlich. Die letzten Tage bin ich da letztlich dann wie Falschgeld herumgehumpelt und konnte nichts weiter tun, als ein paar Bilder zu schießen, die dann alle schwarz geworden sind. Richtig, alle schwarz. Aber glaube mir, es war wunderschön, dieses Licht in der Dämmerung am frühen Morgen. Es war ein wunderbares Licht. Tage wie gemalt. Du hättest diese Tage mal tatsächlich malen sollen. Diese Tage, anstatt sie mit der Kamera festzuhalten. Ich wusste übrigens gar nicht, dass du überhaupt eine Kamera hast. Ich habe auch gar keine. Alles mit dem Smartphone von Judith, siehst du doch. Ich sehe gar nichts. Wie kann jemand so blöde sein, unentwegt Bilder machen und am Ende taugt nicht eins davon? Ernsthaft? Versuch es nächstes Mal mit Malen, Zeichnen. Das immerhin wirst du doch können, oder? Nein, ich kann es nicht. Malen, Zeichnen, selbst Schreiben ist mir inzwischen ein Gräuel. Zuletzt sollte ich Grüße hinterlassen. Ricardo hatte uns das Gästebuch auf den Tisch gelegt. Irgendetwas sollten wir da hineinschreiben. Ich versuchte mich an 2 oder 3 Sätzen in englischer Sprache, aber jedes einzelne Wort glich einem zersplitterten Farbklecks. Selbst für mich komplett unleserlich. Einige Buchstaben gerieten mir viel, viel zu groß, andere hättest du mit der Lupe suchen müssen. Du bist eben zerrissen. Du kommst mit dir selber nicht klar. Ich kann Judith schon verstehen, wenn sie sich beklagt. Vielleicht solltest du dir auch einfach nur mal eine bessere Lesebrille zulegen. Wer besser sieht, kann auch besser malen und erst recht besser schreiben. Was hat sie denn geschrieben? Judith, meine ich. Was hat sie geschrieben ins Gästebuch für Ricardo? Always Tours hat sie geschrieben. Was soll das heißen? Always Tours? Nun, vermutlich, dass wir, Judith und ich, immer unterwegs sind. Unsinn. Always on Tour. So hätte sie das wohl geschrieben. Ich vermute, sie schrieb Always Yours. Immer dein. Hast du sie eigentlich mal ganz allein nur mit Ricardo gesehen? Nein. In the darkness. Bilder. Das hier ist die örtliche Stranddisco. Schau mal, mit üppiger Terrasse, mächtigen Palmen, Liegestühlen. Da kannst du super chillen, auch vom Sound her sehr, sehr chillig. Schau mal, wer es sich da gerade in den Liegestühlen mit edlen Longdrinks gut gehen lässt. Judith und Bea. Und siehst du die Palme im Hintergrund, kannst du erkennen, wer dahinter steht? Na, ich nehme an, das wird Ricardo sein. Nein, schau doch mal genau hin. Zwei Kormorane. Die sind vielleicht zutraulich. Also, ich sehe wie bei allen anderen Bildern nur schwarz. Du könntest mir auch erzählen, ihr steht da gerade im Industriegebiet von Pirmasens vor einem Schaufelbagger. Ich würde keinen Unterschied ausmachen können. Na, deshalb sag ich es dir ja auch, gerade weil man kaum etwas erkennen kann. Kaum? Nichts kann man erkennen. Das ist Bullshit. Bullshit? Du hättest mal die Aussicht von der Terrasse sehen sollen. Traumhaft schön, wie gemalt. Nach vorne das Meer und schräg nach hinten zur Seite die malerische Kirche im Ortskern. Wird natürlich nachts in wunderhübsches Scheinwerferlicht getaucht. Es sieht schon malerisch aus. Malerisch, malerisch, malerisch. Ich höre von dir nichts anderes als das. Du hättest wirklich malen sollen. Aber ich kann es doch nicht. Ich kriege nicht einmal einen halbwegs geraden Strich mit dem Bleistift hin. Herrje, für so etwas gibt es Lineale. Die sind aber in der Kunst verboten. Wer sagt das? Meine Kunstlehrerin. Deine Kunstlehrerin, aha, darf ich dich daran erinnern, dass du seit weit mehr als 30 Jahren mit diesem ganzen Lehrerkram rein gar nichts mehr am Hut hast? School's out, Alice Cooper. Was deine Kunstlehrerin damals von Linealen hielt, sollte doch wohl heute nicht mehr von Belang sein. Das sagst du so, die Frau hat mich geschlagen. Sie hatte rötlich blondes Haar, manchmal erscheint sie mir nachts im Traum. Ich erkenne sie sofort. Dann zucke ich regelrecht zusammen, ob ich mal einen Arzt aufsuchen sollte. Würde ich nicht tun an deiner Stelle. Wenn es dich belastet, sprich einfach darüber, erleichtere dich. Hast du mal mit Judith darüber gesprochen? Was hat sie gesagt? Sie hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, was genau ist denn nun damals überhaupt vorgefallen? Ach, ich weiß nicht, das gehört hier nicht hin. Finde ich jedenfalls. Schau mal hier. Das war einen Tag vor der Abreise. Judith, Bea und Guido im Jeep, den wir gemietet hatten. Siehst du, wer sich da ganz lässig oben auf dem Dach des Gefährts in der Sonne regelt? Na, ich denke, es wird euer Freund Ricardo sein. Nein, du siehst doch, alles schwarz. Kormorane. Nichts als Kormorane. Hier, Bea im Wasser, Judith am Wasser, Ricardo mit Bea im Wasser, Guido mit Ricardo ganz weit draußen. Da kommen gerade Fischer mit einem Boot zurück. Der Hafen, so etwas hast du noch nicht gesehen. Die Masten der Boote, die Netze, die vielen Menschen, die Gerüche vom Wasser und aus den umliegenden Restaurants. Malerisch. Siehst du die rotblonde Frau mit dem großen Eimer an einem der Boote? Kannst dir vermutlich denken, wer das ist. Nach allem, was du mir erzählt hast, würde ich glauben, es ist deine alte Kunstlehrerin. Wer sonst? Nein, es ist die Mutter von Ricardo. Sie besitzt die Eisdiele am Markt. Eine sehr drahtige, eine energische Frau. Ricardo hat eine große Narbe über der linken Augenbraue. Die hat er ihr zu verdanken. Mit einem Besen hat sie ihn als Kind verprügelt und ihm die Wunde so zugefügt, die dann offensichtlich nicht optimal verheilt ist. Schau mal hier, Ricardo mit Bea aus nächster Nähe, direkt über seinem Auge die Narbe. Ich sehe nichts, alles schwarz. Deshalb erzähle ich es dir ja. Als Kind ist er wohl mit einem Mädchen direkt am Teufelsstein schwimmen gegangen. Die Kleine, so sagen die Leute, sei ertrunken, weil der Leibhaftige sie in die Tiefe gerissen habe. Einige glauben seitdem, Ricardo hätte den Teufel im Leib. Deshalb darf er auch nicht in der Eisdiele seiner Mutter arbeiten. Sie befürchtet, ihr blieben dann die Kunden weg. Aber in Wahrheit liebt sie ihn. Sie sagt immer, er ist ein guter Junge. Vielleicht hätte er dennoch besser den Ort als junger Kerl verlassen sollen. So eine Geschichte hängt einem ja doch nach. Wie kommt es überhaupt, dass er dann doch noch eine Anstellung im Ort gefunden hat? In eurem Stammrestaurant nämlich. Ach, das ist eine komplizierte Geschichte. Das Haus nämlich nennt sich El Diablo, der Teufel. Der Inhaber behauptet, sein zubereiteter Fisch stamme ausschließlich aus dem Wasser rund um den Teufelsstein. Für ihn war es daher nur logisch, mit Ricardo jemanden einzustellen, dessen Geschichte mit diesem Teufelsstein unauslöschlich verbunden ist. Für die Gäste ist der Besuch des Lokals so etwas wie ein echter Kick, eine Art Mutprobe. Schau mal, hier siehst du, wie es da abends zugeht. Jeder einzelne Stuhl ist besetzt. Und unmittelbar vor der Eingangstür, na, sieh dir das an, das glaubst du nicht, oder? Was soll ich nicht glauben? Na, was du da siehst. Du meinst Kormorane? Nein, Ricardos Mutter. Die Gute schaut heimlich immer, ob mit ihrem Sohn auch alles in Ordnung ist. Neben ihr rechts, das sind Kormorane. Da hast du recht. We went down to see them come.

schau mal hier, das Hinterland. Von der Terrasse der Stranddisco aus aufgenommen, früher Abend. Diese wunderbar sanft ansteigenden Hügel, das zarte Grün. Selber dort mal hochgelaufen bin ich ja nicht. Aber Guido, der lief eines Tages schnurstracks ins Hinterland. Er und Bea hatten sich gestritten. Es ging wohl um Ricardo. Bea hat es mir später erzählt. Guido hatte nur laut ausgerufen, ich hau ab, und war ins Hinterland gestürmt. Als er Stunden später wiederkam, hatte sich nicht nur sein Ärger komplett gelegt, nein, er war hin und weg über das, was er gesehen hatte. Silberne Schlangen, blaue Adler, grüne Schweine mit goldenen Zähnen. Guido redete, als hätte er komplett den Verstand verloren. Es war der letzte Abend vor unserer Abfahrt. Judith sagte, ich solle am nächsten Morgen in aller Frühe noch ins Hinterland gehen und dort Bilder machen. Sie wolle sich die grünen Schweine mit goldenen Zähnen in die Küche hängen und Bilder der goldenen Schlangen in den Flur. Ich kann dir das auch malen, entgegnete ich mürrisch, worauf Judith schallend zu lachen begann. Du und malen, rief sie aus. Erzähl Bea doch bitte mal, wie du eine Sonne malst. Ich male ein Ei und schreibe Sonne drunter, murmelte ich halblaut. Nun verfiel Bea in ein eigenartiges Kreischen. Ihr Lachen war mir schon immer suspekt gewesen. Willst du nicht doch mal versuchen, die Sache mit deiner Kunstlehrerin zu lüften? Ich sehe doch nur zu gut, deine Maldefizite hängen dir handfest nach. Was war denn da los damals? Ach, sie hat mich geschlagen. Während des Unterrichts. Ich war heimlich auf die Fensterbank des Kunstraums geschlichen, hatte es mir dort bequem gemacht, den mächtigen Vorhang zugezogen und war dann eingeschlafen. Sie hatte wohl irgendwann bemerkt, dass mein Platz, der eigentliche, verwaist war. Dazu sah sie den zugezogenen Vorhang, den sie nun wieder zurückzog. Sie sah mich und schlug zu. Beim ersten Mal mit der geöffneten Hand. Und dann beim zweiten Mal mit dem Lineal. Dann trat sie vor die Klasse und sagte, was man mit dem Lineal machen kann, ist nun bekannt. Gerade Striche in der Kunst, aber bitte nur mit freier Hand. Das hier ist bereits am Morgen der Abreise. Judith mit Sonnenbrille und offenen Haaren. Bea ganz dicht neben ihr. Eigenartig, richtig hell werden wollte es den ganzen Tag nicht. Schwerer Nebel lag über der See. Der Teufelsstein, schau mal hier, er ist nahezu unsichtbar, obwohl die beiden fast unmittelbar davor stehen. Weiter hinten der Krankenwagen, Menschen, Polizei und ebenfalls fast unsichtbar Blaulicht. Guido kannst du kaum erkennen, wie er da im Wasser treibt, mit dem Gesicht nach unten. Gleich ziehen sie ihn raus. Unschlüssig wirken sie. Von diesen Geschichten rund um den Teufelsstein kann sich offenbar niemand der Einheimischen hier so ganz frei machen. Und schau mal, etwas weiter höher auf dem Teufelsstein. Siehst du, wer da hockt? Nichts sehe ich. Alles ist pechschwarz. Du kannst mit deinen Bildern zum Teufel gehen. Nun, ich komme geradewegs von ihm mit diesem Bild hier, wenn man so will. Etwas Mühe kannst du dir ruhig geben. Oben auf dem Felsen, hoch oben auf dem Teufelsstein, na? Ich kann mir nicht helfen. Das ist Ricardo. Das muss er doch sein. Nein, es sind Kormorane. Ricardo hockt wie ein Häuflein Elend in der Eisdiele seiner Mutter und heult. Der Inhaber vom El Diablo hat ihn heute Morgen hinausgeworfen und will auch die Fische künftig nicht mehr am Teufelsstein aus dem Meer ziehen. Zumindest steht das als Bekanntmachung auf einer großen Tafel vor der Tür zum Restaurant. Außerdem öffnet der Laden heute eine Stunde später. Alle Läden öffnen später. Eine Art Respektsbezeugung vor Guido. Und gleichzeitig natürlich auch der Versuch, so einen Schlussstrich unter die Sache zu ziehen. Mit freier Hand gewissermaßen, wenn ich das einwerfen darf, ohne hier gleich als Zyniker dazustehen. Ja, das kann man so sehen. Lineale jedenfalls habe ich zu keinem Zeitpunkt dort im Ort ausmachen können. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1 Live Talk Radio mit Jürgen Domian. AVS Media Demo. AVS Media Demo. AVS Media Demo. Thank you. AVS Media Demo. Inside of me, I found her. To me, it's see inside of me. Inside, I found her. To me, AVS Media Demo. AVS Media Demo. Gotta be a limit to it, something gotta give.